Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, Ihrem Magazin zur Weltkirche auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio des weltweiten päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Der Südsudan ist eines der jüngsten und zugleich ärmsten Länder der Welt. Nach der Unabhängigkeit vom Sudan im Jahr 2011 versank das Land nur kurze Zeit später im Bürgerkrieg. Heute existiert der Staat in der Praxis kaum noch. Ehemalige Kriegsparteien haben das Land unter sich aufgeteilt und beuten die wertvollen Bodenschätze aus, ohne die Bevölkerung daran zu beteiligen. Doch es gibt auch eine andere Realität im Südsudan, die katholische Kirche. Sie wirkt dort trotz Staatsversagen als Hoffnungsträgerin für die Menschen. Wie das gelingt, darüber spricht heute Pater Gregor Schmidt, Provinzial der Komboni-Missionare im Südsudan. Die Gesprächsleitung hat André Stiefenhofer. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Pater Gregor, Sie leben seit Ihrer Priesterweihe im Südsudan. Das heißt, Sie haben das ganze Bürgerkriegselend und die Anarchie seitdem mitbekommen. Jawohl. Beschreiben Sie uns doch einmal das Chaos namens Südsudan. Ja, erstmal, ich bin 2009 da versetzt worden, noch mit zeitlicher Profess, und habe dann 2010 die ersten freien Wahlen miterlebt, also vor Ort beobachtet. Und dann kam 2011 das Referendum und dann 6 Monate später die Unabhängigkeit. Mein Großteil meines Lebens, oder 11 Jahre, habe ich dort verbracht bei dem Volk der Nuer, N-U-E-R. Das ist die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe. Es gibt 64 Völker und Sprachen. Die größte, das sind die Dinka, die die Kontrolle haben in dem Land mit dem Präsidenten Salva Kiir. Und die größte Oppositionsgruppe, das sind die Nuer. Da gibt noch viele andere bewaffnete Oppositionen. Aber wie gesagt, ich habe diesen ganzen Konflikt aus Sicht der Nuer-Rebellen miterlebt. Und bekommt man da was auf dem Boden mit? Also das sind ja alles so große politische Ereignisse, die da passieren. Ja, also es ist so, dass wir in dem Teil des Landes leben, wo das Sumpfgebiet des Nil ist. Der Sud ist so anscheinend sogar das größte Sumpfgebiet Afrikas. Und wegen dieser halbjährlichen Überschwemmung gibt es dort keinen Straßenzugang. Das heißt, diese Region ist komplett isoliert vom Rest des Landes. Und das war unser Schutz. Also die Dinka, die haben praktisch im Nuer-Gebiet, Siedlungsgebiet, alle Straßen erobert und konnten praktisch die größeren Ortschaften kontrollieren. Sie sind in 2 Nuer-Regionen nicht reingekommen und eine davon ist meine Pfarrei. Also die Diözese Malakal hat den größten Schaden erlitten. Also die meiste Zerstörung und Kämpfe sind auf dem Gebiet der Diözese Malakal passiert. Alle anderen Pfarreien mussten über kurz oder lang schließen, Vertreibung. Und wir sind die einzige Gemeinde gewesen, die Flüchtlinge aufgenommen hat, weil es unmöglich war, da einzudringen. Das heißt, wir kennen viele Geschichten. Da wurden auch Kriegsverletzte dort hingebracht zur Verpflegung durch Ärzte ohne Grenzen. Da gibt es auch eine amerikanische Ärztin, die da arbeitet. Also wir haben viel auf diese Weise mitbekommen, aber selbst bin ich nicht von Vertreibung betroffen gewesen. Wie erleben die Menschen denn den Staat Südsudan? Das klingt alles so, als ob alle noch sehr stark in ihren Stammesstrukturen feststecken. Ja, in der Tat. Also die Idee dieses Nationalstaates ist eher irgendwie weit weg, also eher virtuell, weiß ich nicht, wenn man das beschreiben kann jetzt. Es gibt ja in der Entwicklung der Menschheit, also Kleingruppen, ne, Großfamilien, die sich umeinander gekümmert haben. Und irgendwann in Europa sind wir sozusagen zu Gesellschaften geworden, wo ein Staat sich um die Bürger kümmert. Und die Leute sind im Südsudan da noch nie angekommen, also organisatorisch. Die haben überhaupt keine Idee, was ein funktionierender Staat, was das für einen positiven Effekt haben könnte für den Alltag. Also es ist einfach infrastrukturtechnisch unmöglich, aber auch vom Willen der politischen Elite, die haben überhaupt kein Interesse daran. Und in der Tat ist es so, dass die nur, also zumindest in der Gemeindepfarrei, wo ich tätig war, die leben wie seit Jahrhunderten in Sippen, Großfamilien, und kümmern sich um all ihre Belange, also Nahrungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit, überhaupt Sicherheit. Die sind alle bis an die Zähne bewaffnet mit Kalaschnikows. Also jeder Mann hat zwei Gewehre. Ja, die brauchen den Staat nicht. Die wollen ihn auch nicht, weil sie den Staat immer nur als Eindringling kannten. Auch vorher in der Geschichte, nicht? Britische Kolonialherren, arabische Regierung in Khartoum, jetzt die Dinka-Regierung. Also der Staat ist eher eigentlich das Problem als die Lösung aus Sicht der Lokalbevölkerung. Das wirft natürlich auch enorme Probleme für die Entwicklungshilfe auf, weil die läuft ja normalerweise über staatliche Strukturen. Ja, es gibt meines Wissens im Südsudan kaum Entwicklungshilfe. Dafür braucht es Sicherheit und Frieden. Es gibt humanitäre Hilfe im Wesentlichen im Südsudan. Also es gab sicherlich vor diesem Bürgerkrieg, der im Dezember 2013 begann, Entwicklungsprojekte, aber die sind eingestellt worden, bis auf Weiteres. Also Brunnenbohren kann man vielleicht noch, aber jetzt so Landwirtschaftsprojekte, also Südsudan ist ein sehr fruchtbares Land, da könnte man unheimlich viel Landwirtschaftsprojekte, ist aber bei einer Vertreibung von über ein Drittel der Bevölkerung ist es einfach schwierig, ne? Und ja, also es gibt da sehr viele Hürden für Entwicklungshilfe. Und im Augenblick wird Nahrung verteilt, medizinische Versorgung, aber das firmiert alles unter dem Überbau von Humanitarian Aid. Ja, also nur das sind Programme für 6 Monate. Ja. Interessiert uns natürlich als Hilfswerk, als Kirche in Not auch, weil man will ja natürlich nachhaltig irgendwas aufbauen. Und so, wie Sie das jetzt beschreiben, ergibt das eigentlich wenig Sinn, jetzt einen Staat aufzubauen oder einem Staatsaufbau zu helfen. Das klingt jetzt eher so, als ob man diese kleinen Strukturen, diese Stammesstrukturen, die eben auch in christlichen Gemeinden sich ausdrücken, dass man denen helfen sollte. Also ich denke, das ist für jetzt kirchliche Hilfswerke, soll man viel mit der lokal arbeiten, also mit in Kontakt mit Diözesen auf H-Ebene mit den Menschen vor Ort und nicht so das große Ganze entwickeln, sicherlich. Mhm. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, ja, Radio Horeb, Radio Maria, die haben ja so Radioprogramm, also es ist jetzt aus kirchlicher Sicht, es ist ja was dem Land helfen kann, nicht? Diese katholischen Radiosender. Ja, also Schule, ich denke, mit dem Kindermissionswerk in der Fangak-Region, wo ich gearbeitet habe, dort unterstützt das Kindermissionswerk seit vielen Jahren, also unsere Schule im Pfarrzentrum und auch, da profitieren auch Dorfschulen, 10 Dörfer ungefähr. Das kann man vor Ort relativ gut begleiten, da kommt die Hilfe auch an, kirchlicherseits. Ja. Der Kirche in Not unterstützt auch viele Medienprojekte eben, damit man über diese Distanzen, übers Radio, über die Medien den Glauben weitergeben kann und allgemein eben seelsorgliche Projekte. Ja. Das führt mich eben auch zu der Frage, Sie haben ja sehr viele Jahre mit den Menschen gelebt. Was gibt den Menschen im Südsudan Halt? Was erwarten Sie vom Leben? Naja, also die Christen, Jesus Christus gibt den Christen Halt, würde ich mal sagen. Was gibt ihnen Halt? Das ist ja der Sinn, warum wir Komboni-Missionare dort tätig sind, dass sie einen grundierten, also einen, wie sagt man, rooted, also man hat einen verwurzelten Glauben in der persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist der eigentliche Halt im Leben, dass man diese ganzen menschlichen Katastrophen, die man nicht kontrollieren kann, die Leute können ihr Leben nicht sicher in die Zukunft planen, das gibt ihnen Hoffnung und Kraft. Denn der Tod kommt sehr schnell. Jung, die Lebenserwartung ist nicht hoch. Also es gibt diese menschliche Katastrophe des Bürgerkrieges, es gibt die Naturkatastrophe der Überflutung, da gibt es Hungersnot dann, also beides, nicht? Krieg, Überflutung bewirkt dann auch Hungersnot. Da gibt es ganz viele Dinge, die Leute betreffen. Aber das klingt so, als ob die südsudanesischen Christen eher so christliche Stoiker sind. Man will doch eigentlich auch was aufbauen. Die sind keine Stoiker. Fatalisten. Kismet. Also kulturell, also die kennen es ja nicht anders. Also bevor es die UNO gab mit Nahrungshilfe und so, die kennen es ja nicht anders, dass der Tod schnell kommt und dass man immer, die sind leben im Survival-Mode. Also so wie bei uns, so Relax und Freizeit und Hobbys, das kennen die überhaupt nicht. Nicht? Das ist eine Zugewinn, also wie sagt man, Self-Sustenance. Also man lebt als Sippe, als Großfamilie und muss schauen, dass die Nahrung kommt. Das heißt, die gehen fischen. Also ich habe da am Nil gelebt, nicht? Das heißt, die gehen fischen, die jagen Gazellen, die haben ein bisschen Ackerbau und die ganze Familie muss helfen, weil du einfach immer denkst, reicht es eigentlich, dass wir heute was essen und vielleicht morgen nicht? Also die haben auch Erfahrung mit Hungersperioden. Aber sie kennen es seit Generationen, seit Jahrhunderten, kennen sie es nicht anders. Ich rede jetzt immer nur von der Gemeinde, wo ich gearbeitet habe. Es gibt sicherlich andere Realitäten. Und da ist ein gewisser Fatalismus. Also auch bevor sie vom Christentum wussten, nicht? Die haben sehr starken Monotheismus. Ne? Es ist Monotheismus ohne Heilige Schrift, keine Buchreligion, aber sehr klar den Schöpfergott. Und der hat eigentlich alles in der Hand, so wie bei Hiob. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich bin nackt geboren, ich sterbe nackt. Also so in dieser Einstellung leben die. Ja. Dann, ja, also das Christentum gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Das war so eine Leerstelle. Da wusste die Tradition eigentlich, oder der traditionelle Glaube, nichts zu sagen. Was passiert eigentlich nach dem Tod? Die verschwinden irgendwie. Woanders in Afrika, da gibt's ja auch mit den kürzlich Verstorbenen, die kommen dann zurück und so. Gibt's alles bei den Nuren nicht. Die sind einfach, also wenn du tot bist, dann bist du weg. Und da haben wir als Kirche natürlich also eine Leerstelle gefüllt, die ihnen real Hoffnung gibt in diesem Leben. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die mittelalterliche Welt in Europa, wo die Kirche sich sehr stark auf die Transzendenz konzentriert hat und gesagt hat, hier, es gibt eine Hoffnung nach dem Tod. Aber gerade wenn Sie sagen, Sie betreiben Schulen, wenn Sie den jungen Leuten Ausbildung geben, ist das ja normalerweise eine Arbeit der katholischen Kirche, dass man auch schon im Diesseits etwas aufbaut. Ja, also ich denke mal, alle Menschen in Afrika sind spirituell, also die haben Beziehung zur Transzendenz, egal welcher Religion sie angehören. Und in Deutschland sieht man das immer als Widerspruch. Also wenn man irgendwie Himmel und Transzendenz, dann ist man ja nicht mit der Erde. Und das ist eine falsche Gegenüberstellung. Also ich behaupte, dass ein Mensch als Christ in diesem Leben nur dann bestehen kann, überhaupt ein Mensch, also wenn er seinen Anker im Himmel hat, so würde ich es beschreiben. Also mit beiden Beinen im Himmel kann man in diesem Leben getrost leben und sich auch engagieren und auch diesem Leben Sinn und Hoffnung geben, weil ich auf den Himmel vertraue. So würde ich es ausdrücken. Weil die Gott unsere Kraft ist und sonst nichts. Und das wissen die Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht. Also für die ist die Natur eine Bedrohung. Also Wetter ist, kann nicht kontrolliert werden. Die Tierwelt ist eine Bedrohung. Wir haben das so romantisiert in Deutschland, dass ja, also man geht ins Freie, Ausflug in der Natur und so. Und weil man halt eben sein sicheres Häuschen hat, wo der Sturm nicht reinkommt. Und das kennen die da nicht. Das sagt Pater Gregor Schmidt über die Mentalität der Menschen in dem ostafrikanischen Binnenstaat Südsudan und wie die katholische Kirche versucht, kleine Samen der Hoffnung zu sehen. Darüber gleich mehr hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Radio Horeb, Leben mit Gott. In unserem Magazin Weltkirche aktuell geht es heute um den Südsudan, den jüngsten Staat der Welt. Wir gehen wieder mitten rein in das Gespräch zwischen André Stiefenhofer und Pater Gregor Schmidt, den Provinzial der dortigen Komboni-Missionare. Der Staat ist dort noch nicht aufgebaut, das haben Sie schon gesagt. Also es gibt natürlich eine Struktur auch in die Dörfer hinein, aber real ist es so, dass die Tradition entscheidet. Also es gibt diesen Nationalstaat, es gibt aufgeschriebene Gesetze, es gibt also von der Pyramide her den Präsidenten, dann gibt es Gouverneure, dann gibt es Commissioners in Counties und so weiter. Das haben die Briten alles so arrangiert und das wurde beibehalten. Aber wenn es vor Ort Probleme gibt, die besprochen werden und gelöst werden müssen, dann hat es alles, was das moderne Gesetz sozusagen, was da drin steht, das interessiert sie nicht, das wissen sie vielleicht auch gar nicht. Es entscheidet die ungeschriebene Tradition. Und bei den Nuer ist es so, es gibt keine höhere Autorität als der Familienvater. Die kannten auch traditionell keine Chiefs, die irgendwie jemand anders was sagen können. Es ist die Gruppe der Männer, die unterm Baum sitzt und miteinander redet und da muss ein Gruppenkonsens entstehen und so werden Entscheidungen getroffen. Oder wenn es gewaltsame Konflikte gibt, also da gibt es den Bürgerkrieg, aber auch Sippen können sich bekriegen mit Kalaschnikows und Rachemorde und so weiter. Da gibt es sogenannte Judges oder was auch immer, aber das sind, egal welche Titel die haben, das sind Mediatoren, die können nur den beiden Familien irgendwie anraten, sich zu einigen. Also wenn es keine Einigung gibt zwischen den beiden Familien, gibt es keine höhere Autorität, die Recht sprechen kann oder eine, wie bei uns, nicht? Wir kriegen hier einen Brief, das Gericht hat entschieden und alle Parteien halten sich daran. Die gibt es dann nicht, weil die alle bis an die Zähne bewaffnet sind und man muss sich so einigen, dass es alle verstehen. Das ist also eine ganz andere Form von Zusammenleben, Zusammenhalt und Konfliktlösung. Das klingt teilweise nach Zuständen von Jäger- und Sammlergesellschaften oder von Halbnomaden. Also es sind Hirtenvölker, ja. Die pendeln zwischen ihrem Heimatdorf und Fluss. Es wird so trocken, dass es dann in den Dörfern kein Trinkwasser mehr gibt. Also die haben riesige Rinderherden, die pendeln zum Fluss in der Trockenzeit und wenn der Regen kommt, gehen sie zurück in ihr Heimatdorf und fangen an, da Hirse und Mais zu pflanzen. Also das ist die eine Realität. Auf der anderen Seite weiß man, dass im Südsudan große Erdölvorkommen gibt, die auch abgebaut werden. Aber das kommt alles bei der Bevölkerung gar nicht an. Ja, teilweise. Also es ist so, dass die Elite tatsächlich sich alles in die privaten Taschen steckt. Das war schon bekannt vor der Unabhängigkeit. Also die haben sich so geeinigt, dass der Norden 50% bekommt und dann der Süden 50%. Und dann ist teilweise so, also die Chinesen kriegen das ganze Öl und die bauen Straßen. Das kommt ja dann auch der Allgemeinheit zugute. Also die haben das irgendwie verrechnet. So und so viel Barrel Öl für so und so viel Kilometer Straße. Aber in der Regel alles Bargeld, was da reinkommt, das geht in private Taschen. Deswegen ist auch der Südsudan, je nach Jahr von Transparency International, werden die als der korrupteste oder zweitkorrupteste Staat der Welt klassifiziert. Da kommt leider sehr wenig an. Das sind Guerillakämpfer, die dieses Land leiten, die gewusst haben, wie man so ein Land befreit, aber sie wissen nicht, wie man es verwaltet oder regiert. Davon haben die keine Vorstellung und die haben auch keinen Willen, das zu regieren. Also auf anständige Weise. Ja, also der Reichtum bleibt an der Spitze hängen. Ja. Für uns als Hilfswerk ist es natürlich wichtig, trotzdem den Menschen vor Ort helfen zu können. Und da ist natürlich die Frage wichtig, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Staat und zu den Sicherheitskräften als katholische Kirche? Erleben Sie Hindernisse oder sind Sie als Ausländer jetzt eher privilegiert und man lässt Sie in Ruhe? Also wir haben als Kirchenpersonal eher Privilegien wir werden positiv angesehen. Und auf dem Land, das war ja sowieso wenig mit dem Staat, also da haben wir uns sehr gut verstanden. Ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren Provinzial in der Hauptstadt und erlebe natürlich die Korruption. Also es betrifft alle Menschen, aber vor allen Dingen Ausländer, also die zumindest so aussehen, dass sie Geld haben. Und naja, also wenn man halt eben eine weiße Hautfarbe hat, dann erwarten die, dass man Geld hat und die schröpfen uns, nicht? Das ist schon schwierig, sich im Südsudan als Ausländer zu bewegen. Aber das war auf dem Land war das nicht so schlimm. Die haben uns sehr, also auch die, die irgendwie zur Verwaltung gehört haben, die haben uns sehr herzlich willkommen geheißen und die haben auch darauf geachtet, dass es uns gut geht, weil die einfach wissen, wie schwierig das für uns war, überhaupt da mitzuleben. Das war ja auch für uns teilweise, also mit den ganzen Krankheiten, mit der schlechten Nahrungsversorgung, das Wandern, da gibt es keine Autos, keine Straßen, nicht? Alles zu Fuß oder mit dem Kanu. Das war schon eine körperliche, eine physische Herausforderung für mich und die haben sehr darauf geachtet, dass es uns da gut geht. Jetzt leben Sie in der Hauptstadt Juba. Wie kann man sich das Leben dort vorstellen? Also jetzt vor allem für die Menschen vor Ort, jetzt weniger für die Ausländer, sondern Die Normalbevölkerung? Für die Normalbevölkerung sozusagen. Gibt es elektrischen Strom, gibt es Wasser, gibt es Straßen? Ja, es gibt also Generatoren. Ne? Also eigentlich der Strom kommt von Dieselgeneratoren. Für jedes Haus separat, oder? Ja, also es gibt anscheinend auch eine lokale Stromgesellschaft, die auch nur mit einem Dieselgenerator operiert. Und das ist, glaube ich, unbezahlbar für die Lokalbevölkerung. Die haben so Mini-Solarplatten, um ihr Smartphone aufzuladen oder ihre Taschenlampe. Das ist alles jetzt über USB-Kabel aufladen. Und da reichen so DIN A4 oder DIN A3 große Solarplatten. Das haben viele, eigentlich alle Häuser. Und wenn man mal so richtig Strom braucht, dann, also jetzt vielleicht für eine lokale Kirchengemeinde, dann macht man den Dieselgenerator an, wenn irgendwie ein Fest ist und dann mit Lautsprecher und Musik und solche Geschichten. 2023 hat Papst Franziskus den Südsudan besucht. Wie war das? Sind da alle Dieselgeneratoren angeschmissen worden? Bestimmt viele, ja, keine Ahnung. Die haben zumindest für ihn eine asphaltierte Straße gebaut zu dem Haus des Nunzius, wo er da übernachtet hat. Das war noch kein Asphalt. Und keine Ahnung, was die für den Papst gemacht haben, aber die haben es ihm natürlich so bequem wie möglich gemacht. Haben die Menschen vor Ort irgendwas davon mitbekommen von dem Papst? Ja, natürlich, das war schon eine Sache. Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, er ist nicht allein gekommen. Das war eine bewusst ökumenische Pilgerreise mit dem Erzbischof von Canterbury und einem Moderator der Presbyterianer aus Schottland, also weil das die drei großen Kirchen sind in dem Land. Es war nicht einfach nur eine Reise des Papstes. Und dann gab es natürlich Programm nur mit dem Papst. Und die Leute, die sind praktisch vom Flughafen, die wussten auch nicht so genau, wie er da hinfährt, wo er dann wohnt. Aber die, also das gab da zwei Möglichkeiten. Und die standen dann praktisch an beiden Straßen, wo er eventuell langfährt. Er ist ja natürlich nur an einer Straße lang gefahren. Also es war voll, die ganze Stadt war voll. Es war schon ein Erlebnis. Es war eine Aktion, mit der der Papst auch an die Ränder gegangen sind. Und auch die Comboni-Missionare gehen ja immer an die Ränder. Ja. Und nach allem, was man liest, geht es von den Lebensbedingungen weltweit kaum schlimmer als im Südsudan. In all den Jahren, in denen Sie vor Ort sind, sehen Sie irgendeine Entwicklung? Wird irgendwas besser? Ich denke, dass das Land aufs Ganze eher wird's noch schlechter. Weil die Widersprüche, die zum Bürgerkrieg geführt haben 2013, die sind nicht gelöst. Und die Machthaber, die haben keine Vision für das Land. Das heißt, also wenn gar nichts passiert, kommt es irgendwann mal wieder zum Knall. Im Augenblick, Sie haben ja am Anfang gesagt, 2018 angeblich wurde der Konflikt beibelegt. Ich sag mal, man hat es irgendwie eingefroren. Das liest man halt so, ja. Genau, man hat diesen Konflikt, der hat aber nie aufgehört. Es gibt immer noch Massaker. Nur auf einer Ebene, dass es nicht mehr in die Nachrichten kommt. Also es gibt unheimlich viele Morde an, also nicht nur Bürgerkrieg, es gibt Gesetzeslosigkeit. Naja, also dieses Land, wenn sie sich so verhalten, wie sie jetzt sind, wird es eher nochmal zu einem großen Knall kommen und eigentlich noch schlimmer werden. Man sieht es auch, dass die Inflation in den letzten 2 Jahren enorm zugenommen hat. Als ich in das Land kam vor 15 Jahren, war der Dollar 3 südsudanesische Pfund, jetzt sind es über 3.000, ja? Also zum Vergleich. Und eigentlich die große Inflation, die kam die letzten 2 Jahre, wo es irgendwie von, es war dann schon bei 1.000 und jetzt ist es bei 3.000. Also das zeigt einfach, es ist überhaupt kein Vertrauen in die Politik, in die Wirtschaft. Aber kirchlicherseits, natürlich, wir gehen unseren Weg. Also ich kann sagen, dass wir an den Orten, wo wir arbeiten, wir haben uns engagiert in verschiedenen Missionen im Schulbereich. Und das ist natürlich bei uns besser, als ich ins Land kam, nicht? Weil einfach wir einen Weg gegangen sind mit den Leuten vor Ort. Also ich würde sagen, im Katholischen geschieht Kleines, aber Beständiges. Ich würde auch sagen, jetzt so wenn wir jetzt über Evangelisation sprechen, bei den Nuer, diese Idee zum Beispiel der gewaltlosen Konfliktlösung, das findet Anklang bei denen, die sich aktiv in der Kirche engagieren. Also wir haben da unsere eigenen Regeln, wer sozusagen in der Leiterposition mitarbeiten darf. Und die Leute, die es ernst meinen mit der Kirche, die denken anders und die sprechen anders als, will ich mal sagen, jetzt der Bevölkerungsdurchschnitt, was dieser Ethnozentrismus betrifft. Nicht? Das ist ja das große Problem, nicht nur im Südsudan. Man stellt die eigene Gruppe, also eigene Sprachgruppe oder eigene Sippe ins Zentrum des Interesses, grenzt sich ab, nach innen Loyalität, nach außen Abgrenzung. Ich denke, dass wir als Comboni-Missionare, weil wir auch in verschiedenen Teilen des Landes arbeiten, mit verschiedenen Völkern, wir kommen selber aus verschiedenen Ländern. Also diese Idee von Universalkirche, Familie Gottes, als Menschen verschiedener Herkunft, wir können da was pflanzen, was irgendwann hoffentlich, ne, die Samen des Evangeliums, dass das aufgeht. Das klingt auch so in Ihren Schilderungen, dass da durchaus Samen gepflanzt wurden, die hoffentlich eines Tages aufgehen. Sieht man ja auch in der Bildungsarbeit, gibt ja auch durchaus junge Leute, die dann ein Universitätsstudium abschließen. Und solche Erfolgsgeschichten hört man ja auch immer wieder. Ja. Und da werden auch wir weiterhin helfen, Dankeschön. Ihnen bei Ihrer Arbeit im Südsudan. Vielen Dank, Pater Gregor Schmidt, Provinzial der Comboni-Missionare im Südsudan. Danke für diese Einblicke ins Land. Vielen Dank für die Einladung. André Stiefenhofer sprach für Weltkirche aktuell mit Pater Gregor Schmidt, dem Provinzial der Comboni-Missionare im Südsudan. Pater Gregor ist auch im Internet sehr aktiv und berichtet regelmäßig über seine Arbeit. Besuchen Sie doch mal die Webseite der Comboni-Missionare unter www.comboni.de. Gleich bleiben wir beim Thema Afrika und blicken in den Westen des Kontinents. 2 Wochen nach der Besetzung der Stadt Goma im Grenzgebiet zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda herrschen dort dramatische Zustände und andauernde Kämpfe. Mehr dazu gleich von Maxime François Marsal aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell. Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich weiter zu. Die Rebellenmiliz M23 hat große Teile der Stadt Goma eingenommen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht und es kommt zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Ein Sondergipfel mehrerer afrikanischer Staaten fordert eine Waffenruhe und Verhandlungen. Doch wird das reichen? Darüber spreche ich jetzt mit Maxime-François Marsal. Er ist Afrika-Referent beim weltweiten päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not, der die Situation in der Region genau kennt. Hallo, guten Morgen, Maxime. Guten Morgen. Ja, Maxime, ich habe es eingangs gesagt, die Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo eskaliert weiter. Was sind eigentlich die Hauptgründe, die Hintergründe für den aktuellen Konflikt? Und warum ist gerade Goma so umkämpft? Ja, also zum ersten Teil der Frage, was sind die Hintergründe? Es geht darum, diese Gebiete zu kontrollieren. Man kann sagen, dass Ruanda den östlichen Teil von Kongo als seine Einflusssphäre sieht und vorhat, diese Gebiete einzunehmen, davon zu profitieren. Da befinden sich auch die ganzen Bodenschätze, die wir schon längst kennen. Ein Grund, warum die Situation sich zugespitzt hat, ist die Tatsache, dass die Regierung von Kinshasa, also von Kongo, sich seit 3 Jahren weigert, mit der rebellischen Bewegung M23 zu verhandeln. Und deswegen ist die Einnahme Goma, und damit beantworte ich den zweiten Teil der Frage, die Einnahme Gomas ist eine Art Geiselnahme. Das heißt, die Rebellen haben die Hauptstadt von Nord-Kivu eingenommen, wo momentan 2 bis 3 Millionen Leute leben, um die Regierung in die Knie zu zwingen. Mhm. Nun hat ein Gipfeltreffen in Tansania eine Waffenruhe gefordert. Wie realistisch ist es denn, dass diese Forderungen tatsächlich umgesetzt werden? Ich halte es für sehr unrealistisch. Waffenruhen gab es schon in der Vergangenheit, aber sie haben nichts gebracht. Und tatsächlich hat jetzt die M23 die Oberhand in diesem Konflikt. Also sie hat einfach kein Interesse, dass es einen Waffenstillstand gibt. Auf der anderen Seite ist dieser Konflikt nicht nur lokal, sondern auch regional oder sogar kontinental. Die Staaten der sogenannten East African Community, zu denen auch Tansanien gehört, aber auch Ruanda und erstaunlicherweise auch Kongo seit erst auch 3 Jahren. Also diese Staaten fordern einen direkten Dialog zwischen Kongo und der M23. Aber die Staaten der Southern African Development Community, das ist zum Beispiel Südafrika, Malawi, Namibien und anderen Länder, die selber Truppen nach Kongo geschickt haben, wollen es nicht und Kongo auch nicht. Denn sie wissen, hinter den Rebellen der M23 steckt Ruanda. Am Samstag, am 15. Februar, sollen sich beide Präsidenten zum ersten Mal treffen. Dann werden wir sehen, was da rauskommt. Nun hat Willy Ngumbi, das ist der Bischof von Goma, und ein Pater Marcelo Oliveira, das ist ein Projektpartner von Kirche in Not, von katastrophalen humanitären Zuständen berichtet. Auch darauf wollen wir eingehen. Welche Nöte sind für die Bevölkerung denn derzeit am dringendsten? Lebensmittel. Lebensmittel ist das, was am meisten fehlt. Ich bin selber im Kontakt mit einem Priester aus Goma und er berichtet auch, dass da sehr viel Not ist. Mhm. Und was kann Kirche in Not jetzt tun in dieser angespannten Situation, um den Menschen vor Ort zu helfen? Leider tatsächlich nicht viel. Also Goma ist unerreichbar. Der Flughafen ist zu. Aus Bukavu über dem großen See Kivu kommt man nicht mehr an. Die Straßen sind gesperrt. Wir müssen leider abwarten, bis sich die Situation einigermaßen bessert. Pater Marcelo, den ich gerade angesprochen habe, also ein guter Projektpartner von Kirche in Not, hofft auch auf konkrete Maßnahmen für den Frieden. Welche Schritte wären denn aus Ihrer Sicht notwendig, um eine langfristige Lösung für die ganze Region zu finden? Sie haben ja gerade gesagt, es ist eigentlich ein kontinentales Problem. Ja, genau. Also ich glaube, der erste Punkt ist natürlich, dass Ruanda die Integrität Kongos respektieren muss. Also lieber Handelsabkommen als Krieg. Und es darf nicht den Eindruck geweckt werden, dass Kongo ausgebeutet werden kann. Aber Kongo muss auch daran arbeiten, die Korruption seiner eigenen Verantwortungsträger zu beseitigen. Ich nehme als Beispiel der Vorgesetzte der Alliance Fleuve, ein Bündnis verschiedener rebellischen Gruppen, unter anderem der M23, die sich zum Ziel gesetzt haben, die kongolesische Regierung zu stürzen, Kinshasa einzunehmen, Kongo zu befreien, wie sie sagen. Gut, der Vorgesetzte heißt Corneille Nanga und ist der ehemalige Vorgesetzte der unabhängigen nationalen Wahlkommission in Kongo. Das heißt, er selber hat Präsident Tshisekedi auf den Präsidentenstuhl Kongos gesetzt und er führt die Rebellion. Da sieht man allein an diesem Beispiel, wie korrupt die Elite Kongos ist, und das ist ein Grund dafür, dass das Land so wackelig ist. Der Präsident ruft gerade seine Landsleute zum Patriotismus, aber gleichzeitig haben die Menschen schon längst die Hoffnung in ihrem Leadership verloren, weil sie wissen, dass sie eh korrupt, geldgierig und selber unpatriotisch ist. Eine interessante Initiative kommt aus der katholischen Kirche und der sogenannten Église du Christ au Congo, also einem Bündnis von über 60 protestantischer und evangelischer Kirchen, die einen sogenannten sozialen Pakt für den Frieden und das gute Zusammenleben in Kongo und in der Region der großen afrikanischen Seen vorgeschlagen haben. Und es geht um einen Dialog mit allen Parteien, inklusive der M23. Wir werden noch sehen, ob dieser Plan in Erfüllung geht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass alle an den Verhandlungstisch sich hinsetzen. Die Demokratische Republik Kongo ist also ein Spielball der Mächtigen und leidet daher seit Jahrzehnten unter Gewalt und Instabilität. Und die aktuellen Ereignisse machen deutlich, wie dringend eine politische Lösung und humanitäre Hilfe erforderlich sind. Kirche in Not wird sicherlich helfen, sobald dies vor Ort wieder möglich ist. Vielen Dank, Maxim, für diese Einblicke und das Gespräch. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Maxim François Marsal war das aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not mit seiner Einschätzung zur Lage in der Demokratischen Republik Kongo. Zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe von Weltkirche aktuell blicken wir 80 Jahre zurück. Am 22. Februar 1945 starb der 2019 selig gesprochene Palutiner-Pater Richard Henkes. Er war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge, weil er unerschrocken gegen die Gottlosigkeit der NS-Rassenpolitik predigte und die Ermordung Wehrloser als Mord anprangerte. Wegen seiner offenen Kritik wurde er von der Gestapo verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Dort meldete er sich freiwillig für den Pflegedienst an typhuskranken tschechischen Häftlingen. Nach 2 Monaten infizierte er sich selbst und starb am 22. Februar 1945. Nur 5 Tage nach Ausbruch der Krankheit. Was ihn antrieb, weiß sein palutinischer Mitbruder, Pater Professor Hubert Lenz. Er hat sich schon 1933 mit Literatur eingedeckt, sage ich jetzt mal so, als jemand, der selbst Professor ist und sich freut, wenn jemand sich auch intellektuell damit auseinandersetzt. Und er hat sich früh mit Literatur eingedeckt, also 1933, und zwar vor allem: Was ist das Menschenbild? Und dieses von der Würde eines jeden Menschen, ob gesund, ob krank, ob Deutscher oder anderer, das war ihm sozusagen das Zentrale. Gott hat jede und jeden Menschen persönlich als sein Abbild geschaffen, und da gibt es keine Unterschiede in der Würde, in dem Wert und ob jemand was leistet oder sich schon was geleistet hat. Mit solchen Leuten war er im KZ ja auch zusammen. Jeder hat erst einmal eine unantastbare Würde, und das hat er sehr stark, sehr früh herausgestellt. Das war eine kurze Erinnerung an den seligen Pater Richard Henkes von Pater Professor Hubert Lenz. Im Gedenkjahr zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs werden wir in den kommenden Monaten weiteren Glaubenszeugen gedenken. Bitte merken Sie sich auch schon den 27. September vor. Dann nimmt Kirche in Not wieder unterstützend am 4. Marsch für Märtyrer in Dachau teil. Also Samstag, 27. September. Mit diesem Ausblick wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon von Weltkirche aktuell war Ihr Volker Niggewöhner.